Hallo, was kostet denn ein Cheeseburger? 1 Euro. Aha, kleine Pommes frites? 1 Euro. Deine Telefonnummer? 1 Euro. Du für eine Nacht? 1 Euro. Dein Auto? 1 Euro. Haus deiner Eltern? 1 Euro. Dein Sparkonto? 1 Euro. Die Firma deines Vaters? 1 Euro. Der Bundestag? 1 Euro. Frankreich? 1 Euro. Die ganze Welt? 1 Euro. Scheiße, ich hab nur 90 Cent dabei. Ich liebe es.